spacious sea, its rage and silence, a sailor's fingers tracing an invisible chart, his boat flying over the waves, the bubbling bow probing into the waves, burning drops fall on the chart of man weather. In an instant, the sea wakes up from chaos, and again, into sleep. The naked sailor can sleep for fear of the sea shadows, nevermore. Ja, ihr hört 93,0 MHz FSK, heute die Sendung Brache Kulturpolitik. Wir haben euch von Frontbildung vor einigen Minuten einen Förderplan vorgestellt, den wir selber im letzten Sommer entwickelt haben und haben im Anschluss die Diskussion, die darauf folgte, mit ein paar Kulturschaffenden zusammengefasst, sind eingegangen auf verschiedene andere Forderungskataloge von Künstlergruppen in der Geschichte. Ich begrüße jetzt noch Karin Hähnlein, die inzwischen auch bei uns eingetroffen ist, zugehörig zu der Gruppe Frontbildung. Außerdem ist im Studio. Kurz, was ich gespielt habe von Musik. Ja, ist Annabella Angelowske und Michel Chevalier, der uns hier musikalisch begleitet. Was haben wir eben gehört, Michel? Okay, das war ein Gedicht von Yusuko Kato und dann vorher wir haben gehört Bobo Jenkins, Tell Me Who. Und wir haben alles angefangen mit The Ramones, aufgenommen live in Boston 1976. Today, Your Love, Tomorrow, The World. Ja, der Anlass für eine solche Sendung und auch solche Gedankenbildung rund um kulturpolitische Fragestellungen ist eigentlich nicht zu übersehen. Der Mangel an kulturpolitischen Ideen und Konzepten auch nicht, besonders in Hamburg. Wie man feststellen kann, sind die Verlautbarungen und politischen Aussagen derzeit relativ reduziert. Im Wesentlichen geht es immer wieder um die Entdeckung der Kultur als wirtschaftlichen Faktor. Im Übrigen wird der Diskurs auch gar nicht mehr im Namen von Kulturpolitik geführt, sondern in der Regel ist von Kulturwirtschaft die Rede. Da heute Ämter zu Servicecentern geworden sind, gibt es eigentlich auch keine Verwaltung mehr, sondern Agenturen regeln das Geschäft. Wir haben uns im Vorfeld unserer Überlegungen zu kulturpolitischen Forderungen nochmal angeguckt, was eigentlich die Geschichte uns über Kulturpolitik sagen kann. Und dabei lassen sich vielleicht so 30, 40 Jahre zurück die kulturpolitischen Etappen in drei Bereiche aufteilen. Am Anfang steht, so mit 68 ungefähr beginnend in den 70er Jahren, die von den Sozialdemokraten stark nach vorne gebrachte Idee der Soziokultur. Sie ist auch unter dem Slogan Kultur für alle eingegangen in den Diskurs. Ist ein klares, ein deutliches Kind der 70er Jahre und kann eigentlich zurückgeführt werden auf die Benutzung, die Aufnahme, wenn nicht gar Instrumentalisierung der 68er und der neuen sozialen Bewegung. Soziokultur geht immer einher mit einer Kritik an dem bürgerlichen Kulturbegriff und vor allen Dingen auch an den dazugehörigen Institutionen, also etwa Theater, Museen, Opernhäuser, Konzerthallen, die in der Regel mit klassischen Programmen der Kulturgeschichte einer Hochkultur bespielt werden. Soziokulturelle Einrichtungen dagegen beschäftigen sich mit lokaler Arbeit, mit Kinder- und Jugendarbeit. Es werden Werkstätten eingerichtet, es geht um Stadtteilzentren. Es geht darum, eigentlich BürgerInneninitiativen zu stärken. Und es geht darum, den Gedanken der Selbstverwaltung stark zu machen. Durch Kulturläden, Bürgerhäuser, die in der Regel auch in einem widerständigen Verhältnis stehen zu Parteien oder Kommunalverwaltungen. Mit ungefähr 1990 setzt dann ein, eigentlich schon ein bisschen früher, Mitte der 80er Jahre, die neue Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten ökonomischer Verwertbarkeit und der Kultur. Das heißt, man entdeckt sie als sogenannten Standortfaktor. Sie wird zu einem Teil der urbanen Attraktivität. Dabei geht es natürlich um Wohnstandorte, um die Lebensqualität und die Kultur- und Freizeitangebote, die letztlich natürlich Arbeitnehmer in Städte ziehen sollen. Es ist also eine Art, Kultur wird zum Lockvogel umfunktioniert für Leute, die ihren Wohn- und Arbeitsort wechseln müssen. Und damit einhergeht auch der beginnende Wettbewerb der Städte. Der Fang nach Touristen, der ja die Kultur eben in dieser Werteskala von Städten relativ hoch angesiedelt ist. Ja, und dann zum heutigen, ja, so seit einigen Jahren schon einziehenden, nochmal wieder eine Umformulierung, die ganz klar verbunden ist mit der Aufweichung und auch Auflösung des Sozialstaatskonsens. Diese Auflösung hat natürlich Auswirkungen auf alle möglichen Politikfelder gehabt und hat sie immer noch und so auch auf die Kulturpolitik. Zunehmend ist von der Privatisierung der Bereiche, die vorher von Ländern und Kommunen getragen wurden, die Rede, beziehungsweise es wird auch ganz klar umgesetzt. Am Beispiel Hamburg kann man sehen, dass zum Beispiel die Museen in Stiftungen umgewandelt worden sind. Die Kreativwirtschaft prägt jetzt sozusagen den Diskurs und vielleicht dazu gleich noch mehr. Einmal kurz noch eine musikalische Unterbrechung und dann noch mal mehr zum Status quo in der Kulturpolitik. يما يما يما يما يما يما يما Ja, machen wir weiter mit diesem kleinen historischen Abriss der Kulturpolitik in Deutschland. Wir sind schon angelangt eigentlich in der Gegenwart. Es geht um die Kreativwirtschaft und damit um die Ablösung eigentlich des kulturpolitischen Diskurses von einem wirtschaftlichen Diskurs. Entschuldigung. Die Kreativwirtschaft wird ja zunehmend auch in Zahlen zum Thema und formuliert. Die Kreativwirtschaft, was ist das eigentlich? Es ist eine Kombination von Erwerbswirtschaft und sie besteht aus 11 Teilmärkten, die immer wieder aufgezählt werden. Also dazu gehören eben die Musikwirtschaft, der Buchmarkt, der Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt und ganz wichtig die Software- und Games-Industrie. Klar sollen genau diese verschiedenen Teilmärkte, wie man sie nennt, volkswirtschaftlich greifbar werden, da man inzwischen festgestellt hat, dass diese Branche alles zusammen fast als der drittgrößte oder der drittgrößte Sektor nach der Automobilindustrie in Deutschland ist. Die Branche hat im Jahr 2008 bereits eine Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden Euro und einen Umsatz von 132 Milliarden Euro erbracht. Das ist natürlich beachtlich und so konzentriert man sich jetzt darauf, diese Dinge stärker letztendlich greifbar zu machen. Da, das haben wir alle ja schon festgestellt, gibt es bestimmte Instrumente, unter anderem die Kreativagentur oder auch Gesellschaft, die in Hamburg ja auch bereits eingerichtet worden ist, der Kulturbehörde zugeordnet wird und die nun speziell auf die Kreativbranche zugeschnitten Strategien und Maßnahmen entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Erwerbsschaffen dieser Akteure zu entwickeln, zu fördern. Diese Umwandlung ist aber natürlich nicht nur einfach als betriebswirtschaftliche Änderung zu sehen, sondern hat ganz klar auch, und das ist so ein bisschen unsere Argumentationslinie, sich ganz programmatisch ausgewirkt. Es ist immer nur von der Schaffung von Rahmenbedingungen die Rede. Letztlich geht es aber natürlich um Inhalte. Man kann das, finde ich, am besten ablesen an der Ausstellungspolitik, vor allen Dingen der großen Häuser, wo nach dem Blockbuster-Prinzip vorgegangen wird. Publikumswirksam ist die neue Leitidee. Obwohl die Eintrittspreise gestiegen sind, versucht man halt immer mehr durch Ausstellungen, die auch die Arbeit an den Sammlungen verdrängen, viele Menschen in die Institutionen zu holen. Außerdem gibt es Preisentwicklungen, die durch die Stärkung dieses Kunstmarktes beispielsweise sich daher ableiten, die dafür sorgen, dass die Museen bestimmte Versicherungssummen gar nicht mehr zahlen können, Ankäufe nicht mehr getätigt werden können und dergleichen. Vielleicht nach diesem kleinen Abriss nochmal Musik und dann geht es weiter mit dem Förderplan. Okay, und übrigens, ich hatte vorher gespielt ein Stück von unbekannter Künstler oder Musiker aus Irak. Das ist von einem Compilation Chubby Chubby Folk and Pop Sounds from Iraq rausgekommen auf Sublime Frequencies vor kurzem. Und danach kam Eric Dolphy Quartett mit 17 West aufgenommen in 61. Und jetzt es geht weiter mit englischer Punkband Stalag 17 Society's Fairy Tale. 2, 4, 6, 8. All our night is my suspense. Die wir gerade gehört haben, die könnte noch weiter fortgesetzt werden. Zu erwähnen wären da auf jeden Fall noch die Kürzung in der Einzelkünstlerförderung, die ich besonders frappierend finde. Während es 2004 noch 84.000 Euro waren, was jetzt auch nicht besonders viel ist für eine Anzahl von Künstlern, also in Zahlen sind es 2.500 Künstler, die davon eigentlich, ja, die Förderung beantragen könnten. Gefördert wurden in 2010 16 Projekte und aufgeteilt wurde die Summe in Höhe von 24.000 Euro. Also hier wurden 60.000 Euro eingespart. Auch was die Off-Szene betrifft, beziehungsweise die Arts Run Spaces oder die freie Szene, kann man eigentlich sagen, dass da, ja, okay, da fand zwar keine Kürzung statt, aber es wurde überhaupt nicht erhöht, obwohl sehr viele Räume dazugekommen sind. Heute teilen sich ungefähr 30 Artist Run Spaces 130.000 Euro für ihr Jahresprogramm. Dazu gibt es überhaupt gar keine transparente Darstellung der Vergabe, noch der Juroren oder eigentlich auch nicht der Fördersumme auf Nachfrage, wer wie viel Förderung bekommen hat oder wie hoch die Fördersumme war, gibt es Gebührenbescheide in Höhe von 60 Euro, was wirklich eine Frechheit ist. Auch was Kunst im öffentlichen Raum betrifft, was ja wirklich ein international mit großer Aufmerksamkeit verfolgtes Programm war, kann man drastische Kürzungen feststellen. Von ursprünglich 500.000 Euro obwohl, also sind jetzt noch 250.000 Euro, stehen jetzt noch 250.000 Euro zur Verfügung. Diese werden aber artfremd verwendet. Und zwar nicht für Kunst im öffentlichen Raum, sondern für Stadtmarketing. Zum Beispiel wurden Subvision, IBA oder 10 Grad Kunst davon gefördert, für Beschilderung, Merchandising und so weiter. Und auch die Stelle für öffentliche, also für Kunst im öffentlichen Raum wird seit 2002 nicht mehr besetzt. Auch was im Bereich der Museumsstiftung passiert ist, ist ziemlich frappierend. Da wurden, es fand eine Reorganisation der Hamburger Museen statt in Stiftungen, die jetzt als selbstständige Unternehmen arbeiten sollen. Das fand 1999 statt. Es wird gesagt, dass ja für Sonderausstellungen durchaus Gelder zur Verfügung stehen, 2 Millionen. Es gibt aber leider überhaupt gar keine Planungssicherheit, weil die im jeweiligen Jahr beantragt werden müssen. Hamburg scheint Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel das TAM-Museum oder die Elbphilharmonie lieber zu fördern. 350 Millionen Euro war das Letzte, was ich als Summe gehört habe. Scheint überhaupt kein Problem zu sein für die Stadt. Während an anderen Stellen, also auch im Bereich der Bildung, zum Beispiel die Einführung von Studiengebühren oder auch die Einführung von Master- und Bachelorstudiengängen, wiederum wirklich zu denken aufgeben. Auch durch die Einführung des neuen Hamburger Hochschulgesetzes von 2002, das die Hochschulautonomie eigentlich weitestgehend aufgehoben hat, ist sehr, sehr denkwürdig. Die Instrumentalisierung von Kulturschaffenden scheint eher ein Fokus zu sein der derzeitigen Kulturpolitik. Und zwar kam ja die Studie Kreative Milieus und offene Räume in Hamburg raus, letztes Jahr im Januar, die relativ klar und deutlich zeigt, wie Künstler und Kulturschaffende am besten für marktwirtschaftliche Interessen benutzt werden können. Das ist eigentlich eine relativ klare Anweisung zur Instrumentalisierung. Und die Einrichtung der Kreativagentur wird wahrscheinlich einen Teil dazu beitragen. Alles in allem kann man eigentlich sagen, dass die Kulturpolitik von hauptsächlich wirtschaftlichen Aspekten bestimmt wird, die Inhalte überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, eigentlich immer nur Einnahmen, Zahlen und so weiter. Also dass darauf der Fokus liegt. Und für uns war es eben wichtig, dieses Feld mal wieder mit Inhalten zu füllen und dafür ein Konzept zu entwickeln, was für uns sinnvoll erscheint, wie Kulturpolitik heute aussehen könnte. Und zwar anhand der vorhandenen Rahmenbedingungen durch eine Umverteilung, durch einen strukturellen Wandel und vielleicht hört ihr einfach nochmal rein. Frontbildung. Brache Kulturpolitik. Ein Förderplan in 10 Punkten. 1. Grundsätze. A. Kulturpolitik ist nicht neutral und erschöpft sich nicht in der Bereitstellung von Rahmenbedingungen, sondern diese setzen bereits inhaltliche Akzente. B. Hamburgs Kulturpolitik soll der Bewahrung, Förderung und Erforschung von Kultur dienen, und zwar insbesondere von experimentellen und nur schwer vermittelbaren Ansätzen. Daher fordern wir, dass die Ressorts Sport und Medien nicht der Kulturförderung zugerechnet werden. Es ist nicht Aufgabe der Kultur, zum Image einer Stadt als Attraktion für den Massentourismus beizutragen. Daher fordern wir die Streichung des Etats für Tourismus aus dem Kulturhaushalt. C. Schwerpunkt der Kulturpolitik ist die Erarbeitung und Vermittlung von kultureller Bildung für alle.

es geht jetzt nicht um Realpolitik, sondern es geht darum, zu sagen, das ist der Punkt. Und dann in der Diskussion zu sagen, zu folgenden Themen haben Sie nichts zu sagen. Da. Sie haben noch gar nichts. Was machen Sie ja eigentlich? Auf welcher Grundlage? Sie haben keine Grundlage, also gehen Sie nach Hause und arbeiten Ihre Grundlagen. Mindestens. Ich habe auch mal auf der Webseite geguckt. Also ich dachte, wenn ich auf der Webseite von der Kulturbehörde gucke, dann gibt es vielleicht irgendwann so, wie es ja eigentlich ja bei jeder Firma auch ist, so sozusagen deren Firmenphilosophie. Und das gibt es gar nicht. Also es steht nirgends irgendwas Inhaltliches. Diese fehlende Transparenz, das habe ich, also das sagen ja tatsächlich auch führende Politiker immer ein Zeichen von fehlender Demokratie. Also und es wäre ja vielleicht eine Idee auch zu sagen, sowas wie Transparency International auf einer Kulturebene einzuführen. Mhm. Kultur Transparency International. Man kann ja sagen, es gibt so und so viel Geld, wir wollen mehr Geld, wir wollen das Geld erstmal umverteilen. Ich frage mich, wenn die Aufgabe des Künstlers ist, eine Welt, naja, zumindest ne, erschaffen, weiß ich nicht, aber ein, die, wie sie sein soll, ne? Dann habt ihr gesagt, nee, wir sind keine Künstler mehr, weil wir sagen nicht, wie sie sein soll, das wäre Utopie oder was weiß ich was. Sondern wir werden jetzt zu Politikern und zu Verwaltern, wir stellen uns unter. Das heißt, so wie die Kulturbehörde jetzt schon nicht macht, habt ihr aufgehört, die Aufgabe des Künstlers überhaupt zu machen? Ich habe nicht den Kunstbegriff des Künstlers, die Pinguin, der schon, also weit davon entfernt. Halte ich auch für falsch, weil ich damit eben immer in diesem autonomen Bereich verbleiben, der nicht sozusagen sich eingreift, sondern. Eigentlich ist das bürgerlicher als das, was wir machen, weil es sozusagen immer diesen, weil es eben diese starke Trennung gibt zwischen Realpolitik und der sozusagen geschonten, sozusagen reinen, unverdorbenen Kunst. Selbst wenn man sich um ganz andere künstlerische Systeme oder auch Aufgaben kümmert, man ist überhaupt nicht frei von diesen ganzen Problemen. Also es ist ja vollkommener Quatsch zu denken, nur weil man irgendwie zeichnet oder malt und das hat irgendwie eine abstrakte Form, würde man sich von diesen ganzen realpolitischen rausziehen können. Das ist meiner Meinung nach einfach total naiv, weil man bedient entweder die bürgerliche Klasse, indem man dann für die irgendwelche schönen Sachen macht oder sie dann verkauft, oder man bedient sie, indem man sie Arschlöcher nennt. Da bedient man sie genauso, weil das finden sie cool. Also das finde ich, da blendet man einfach wirklich ganz klare auch Bedingungen, Arbeitsbedingungen aus. Also ich sehe das nicht, dass man sich davon als Künstler befreien kann. Das haben sozusagen Künstler immer wieder gemacht, um die Programme von einem Novemberbuch oder Art Workers Coalition an. Das ist sozusagen eine bestimmte Tradition auch innerhalb der Kunstgeschichte, wenn du so willst, die sagt, die sich nicht sozusagen nur mit der Produktion von Objekten oder Kunstwerken zufrieden gibt, sondern die an den Strukturen arbeitet. Natürlich hast du das Problem, du willst nicht zum Verwalter werden. Aber wenn, also ich würde ja viel eher von dem Begriff der Selbstorganisierung ausgehen. Also ich würde sagen, du brauchst, also wenn du eine andere Kulturpolitik, du musst eine Kultur, wenn ich eine andere Politik machen will, dann muss ich mich auf, also mir fällt einfach nichts anderes ein als Selbstverwaltung. Und für Selbstverwaltung kann ich sagen, okay, welche Punkte kann ich übernehmen, wie kann das aussehen? Also um überhaupt meine eigenen Produktionsbedingungen zu verändern. Und mir an meine eigenen Produktionsbedingungen bewusst werden. Vielleicht erstmal überhaupt das. Es denkt Leute für Zusatzbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen. Habt ihr die gefragt? Wisst ihr, was die wollen? Wollen die ins Museum? Also was für Kulturbegriffe kursieren eigentlich heutzutage so? Und was haben die mit dem Bildungsgrad zu tun? Oder was haben sie gerade nicht damit zu tun? Das ist ein Großentwurf, das ist meine Kritik. Ich glaube, um sich politisieren zu können, muss man Ziele formen. Ja, auch die provokatorische Frage, dann geht es zur Oper und sagt, wir besetzen die Oper und wir wollen sofort, dass die Oper 1 Million Euro weggenommen kriegt und die gehen an die Clubs. Weil wir sind ja der Meinung, dass andere Musik wichtig ist. Und vorher gehen wir hier nicht raus. Also lassen wir uns aus der Oper räumen. Das haben die Clubbetreiber, das haben sie nicht gemacht. Ich frage mich, wieso? Ich finde es halt durchaus, dass ihr irgendwie eigentlich so einen Drahtseilakt unternommen habt, einerseits zu gucken, ja, was ist oder was haben wir jetzt gerade? Und dann aber irgendwie zu gucken, ja, gibt es nicht auf der Basis durchaus die Möglichkeit, es anders zu fühlen und anders zu beschreiben oder anders damit zu arbeiten. Und ich finde, das ist eigentlich eine viel größere Herausforderung als die Vorstellung, wir haben es irgendwie alles zu Brei und überlegen uns irgendwas ganz anderes, wissen aber eigentlich gar nicht, was das dann sein soll, weil wir eigentlich ne? Also dann würde man sagen, man steht vor einem leeren Raum, kann eigentlich auch gar nichts bauen. Und ich eigentlich auch den Eindruck habe, dass durchaus Strukturen nicht das Schlechteste sind und dass man aber eben an denen auch was drehen kann. Oder wenn man sagt, wir warten das Ende des Kapitalismus ab. Ja, und ich glaube, dass das halt schon weiterreicht und dass es darum geht, diese Debatte eben auch sozusagen zu verbreitern. Also nicht nur zu verbreiten, sondern zu verbreitern. Es kommt total konkret daher. Also das ist und das und das und das ist konkret. Und wenn ich es genau richtig denke, ja, ist es super abstrakt. Denn wir haben die Kraft nicht. Wie wollen wir das durchsetzen? Das war ja genau die wichtige Frage. Was ist dein Vorschlag und warum hast du ihn noch nicht gemacht? Nein, ich kritisiere gerade das Papier. Und da geht es. Also folgende Frage, wie könnte eine Partei und wer im Freundeskreis, dass das dann umgesetzt wird? Wir müssen heute noch ein paar Leute wählen, wie man oder ein Verein können. Was machen wir? Ich finde irgendwie, es wird hier zu viel über die Durchsetzbarkeit des Papiers gesprochen und gar nicht über die einzelnen Punkte und was man über die einzelnen Punkte denkt, wie man sich selber das vorstellen kann für eigene Arbeit. Und es geht jetzt die ganze Zeit darum, ist es machbar? Aber was kann ich denn persönlich auch mit diesen ganzen Punkten anfangen? Sondern ich würde eigentlich lieber sagen, ich kann das jetzt auch gleich sehen. Deswegen glaube ich, dass so Politiker, egal ob auf Bundesebene oder kommunaler Ebene oder Landesebene, die würden schon nach den ersten drei Unterpunkten oder erstens würden die abwinken und sagen, oh Gott, das sind ja, also ja, ihr seid nur Sozialisten oder ihr seid Kommunisten oder was. Also das würde, glaube ich, sofort abgebügelt. Das Wissen sich zu schaffen, das finde ich total wichtig. Also sich darüber auseinanderzusetzen, was gibt es da eigentlich? Wer formuliert hier eigentlich was und warum? Ob man daraus gleich so einen konkreten Förderplan machen muss, man könnte aus dem Wissen ja auch ganz andere Schlüsse ziehen. Ja? Thank you.